Ein Sprecher der niedrigen Direktion des Gesamtnationalen Sonderermittlungskomitees für die Untersuchung der Verbrechen der US-Truppen veröffentlichte am 21. Mai eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Vor kurzem kam es ans Licht, dass die USA in ihrer Militärbasis Ryongsan in Südkorea die Experimente mit dem Zika-Virus forcieren. Das erregte in ganz Südkorea großen Zorn. Zur gleichen Zeit wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, dass das US-Verteidigungsministerium als Ort für die Einführung des sogenannten Jupiter-Plans für die Erhöhung der Fähigkeit des biochemischen Krieges die US-Militärbasen in Ryongsan von Seoul, Osan vom Bezirk Gyeonggi und Gunsan vom Bezirk Notjolla und auch den Kai Nummer 8 im Hafen Busan bestimmt hat, was noch größere Proteste und Kritiken aller Kreise Südkoreas hervorruft. Die südkoreanische Bevölkerung ist höchst empört über die Entwicklung der bakteriellen und der biochemischen Waffen durch die USA und setzt sich aktiv für die Klärung der Wahrheit der Sache ein. Aber die USA und das südkoreanische Regime behaupten, dass sie kein Exemplar des Zika-Virus eingeführt hätten und die Verbesserung der Erkundungsfähigkeit anstreben würden. Damit versuchen sie heimtückisch ihre verbrecherischen Taten zu verschleiern und der Kritik der in- und ausländischen Öffentlichkeit auszuweichen. Die Daten und Fakten zeugen davon, dass die USA die Barbaren sind, die für die Vernichtung der koreanischen Nation das ganze Südkorea in eine Todeshölle verwandelt haben und die Mörder, die ungeachtet des Völkerrechts, erpicht auf die bakteriellen und biochemischen Krieg sind. Solange die amerikanischen Mörder, die für die Ausrottung der koreanischen Nation einen skrupellosen nuklearen Aggressionskrieg und einen verrückten biochemischen Krieg gegen die TVJK planen und die ihnen gehorsamen proamerikanischen Landesverräter Südkoreas da sind, können die Koreaner nicht in Frieden sein. Die gesamte Bevölkerung Südkoreas soll entschieden gegen die USA, die das heilige Territorium des Vaterlandes in die Trümmer nicht nur von Atomkrieg, sondern auch vom biochemischen Krieg verwandeln wollen, und gegen ihre südkoreanischen Helfershelfer kämpfen.